Weißt du, ich denke, ich werde mal mit Daniel darüber reden. I think, Daniel, we should find ourselves a new job. Hey Daniel, ich glaube, wir sollten etwas anderes machen. I found a spot, an opening for a job where both of us could be very, very, very wealthy. Ich habe ein Plätzchen auf dem Markt gefunden, wo wir beide sehr reich werden könnten. Would you like that? Möchtest du das? Ja, sicher. You could marry a beautiful girl, go to Bora Bora honeymoon. Du könntest ein wunderschönes Mädchen heiraten, auf Bora Bora eine Flitterwoche gehen. You could already start living in a house. Du könntest in einem Haus wohnen. Instead of a little apartment. Anstelle von einer kleinen Wohnung. Would you like to know which job? Möchtest du wissen, welche Arbeit? Ja, sicher. Here is the job. Hier ist die Arbeit. There is actually a huge potential in the market. Da hat es ein großes Potenzial auf dem Markt. Breaking the curses in the life of the Christians. Die Flüche im Leben der Christen zu brechen. You know what? You would like that, wouldn't you? Du würdest das wollen, oder? Listen to me. Hört mir zu. Isn't that sad what I just said? Ist das nicht traurig, was ich gerade gesagt habe? You know, there are a lot of people here in this country, in Brazil. Wisst ihr, in diesem Land Brasilien gibt es viele Leute, that actually have become very rich by doing that and by saying that. Die sehr reich wurden, indem sie genau das machten und das sagten. Honestly. Wirklich. I had a guy come to my house. Ich hatte einen Mann, der zu mir kam. Flew here with a private plane. Er flog hierher mit seinem privaten Jet. Und ihr kennt diesen Mann nicht, weil ich habe viele Freunde, die einen privaten Jet haben. Ich lebe ganz einfach, aber meine Freunde haben ihre privaten Jets. Ist das nicht lustig? Aber ich liebe es, einfach zu leben. Anyhow, this guy, no, it wasn't Kaiser. Und dieser Mann, it was not Kaiser. Nein, es war nicht Kaiser, somebody else. Es war jemand anders. Guy flew here. Und dieser Mann flog hierher. And he asked me to talk to me, pray for him. Und er bat mich, dass ich für ihn bete, mit mir redete. And do you know, und wisst ihr, he was told, ihm wurde gesagt, that he needs to have a curse broken on his life so that his business would not go bankrupt. Dass da über seinem Leben ein Fluch gebrochen werden müsse, damit sein Geschäft nicht bankrott gehe. I forgot the amount he had to pay. I think it was 10,000 rios. Und er musste etwa 10,000 reais zahlen, das sind 1500 Euro. Also stell dir vor, dass man 1500 Euro bezahlen muss, um einen Fluch zu brechen, und dann können wir 20 im Tag brechen. We can make 200,000 a day. Ja, dann können wir 30,000 im Tag machen. Und wenn man so hart arbeitet wie ich und 30 Tage den Monat arbeitet, we can make 6 million in a month. Dann könnten wir pro Monat eine Million machen. Do you know what that means? Weißt du, was es bedeuten würde? It will only take us about 13 years to be a billionaire. Es würde nur ein paar Jahre dauern und dann wären wir Billionäre. But let's not change our job. Aber wir werden unsere Arbeit nicht ändern. Let's talk about breaking curses. Sondern wir werden darüber sprechen, ob man Flüche brechen muss. You know, there are so many people who believe that they need one more curse to be broken. Es gibt so viele Leute, die glauben, dass sie noch einen Fluch in ihrem Leben gebrochen haben müssen. Here's what happens. Und hier ist was passiert. As long as we keep basing what we believe in the old covenant and not on the finished work of the cross. So lange wie wir, was wir glauben, auf den alten Bund basieren und nicht in den neuen Bund und das vollbrachte Werk am Kreuz, we will never live in the victory. Werden wir nie im Sieg vom vollbrachten Werk vom Kreuz leben. Random look. Third generations, fourth generations, this, that Bible verse. Aber Reinhard, schau, diese Bibelstelle und diese andere, wo es sagt, bis in die vierte Generation und so weiter. I can make the Bible say anything I want if I take things out of the context. Ich kann machen, dass die Bibel das sagt, wo ich will, wenn ich den Vers aus dem Kontext rausnehme. Besides that, I can make the Bible say almost anything if I interpret it through the classes of tradition. religion or the old covenant. Und außerhalb von dem kann ich auch die Bibel etwas sagen lassen, wenn ich sie durch die Brille von Tradition, Religion oder dem alten Bund betrachte. So think. Also denk darüber nach. Show me anywhere any single Bible verse. Schau mir irgendwo in der Bibel eine Bibelstelle. In any of the teachings of the apostles. In irgendeiner Lehre von den Aposteln. That any curse has to be broken. Dass ein Fluch gebrochen werden müssen. Friends, please hear my heart. Leute, bitte hört mein Herz hier. Jesus paid it. Oh, Jesus hat für alles bezahlt. The curse that has been against you was nailed to the cross. Und den Fluch, der gegen dich war, der hat er an das Kreuz genagelt. This is clearly what Colossians chapter 2 is telling us. Das ist ganz klar, was Kolosser Kapitel 2 uns sagt. This is what Galatians tells us. Und das ist auch, was Galater uns sagt. Christ has set us free from the curse of the law. Christus hat uns frei gemacht von dem Fluch vom Gesetz. How did Christ do Wie that? Hat er das getan? Having become a curse for us. Er wurde für uns zum Fluch. But Reinhard, my parents sinned, my grandparents sinned, and I sinned. Aber Reinhard, meine Eltern haben gesündigt, meine Großeltern haben gesündigt und ich auch. Reinhard, look what I did. Und Reinhard, schau, was ich getan habe. Ich habe die Türe geöffnet für den Teufel. Aber mein Freund, wenn der Teufel ja besiegt wurde und der Fluch ans Kreuz genagelt wurde, why do you still take the curse? Wieso glaubst du immer noch an diesen Fluch? People who live with this belief system, they always feel like they are cursed, and the sad thing is they experience. Leute, die mit diesem Glaubenssystem leben, sie glauben, dass sie verflucht sind, und sie erleben auch, wie sie verflucht wären. Experience it. Sie erleben es auch so. The gospel is simple and life is simple. Schau, das Evangelium ist einfach und das Leben ist einfach. You will always have what your heart believes. Du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. So if your heart believes that there are curses that need to be broken, you know what's going to happen. Und wenn dein Herz glaubt, dass es da Flüche gibt, die gebrochen sein müssen, weißt du, was dann passiert? You will experience a constant life curse. Dann wirst du ein Leben leben, wo du erlebst, wie dein Leben verflucht ist. That's just what will happen. Das ist, was passieren wird. So what's the solution? Also was ist die Lösung dazu? The solution isn't complicated. Die Lösung ist nicht kompliziert. Look at the cross. Schau zum Kreuz. Believe at the cross. Glaub dem Kreuz. You know, when I had this old covenant theology many years ago, und vor vielen Jahren, als ich da diese alten Bund Theologie hatte, I experienced myself a lot of curses. Da habe ich selber erlebt, was ja die Flüche erlebt. I experienced many demonic manifestations. Und ich habe viele dämonische Manifestationen erlebt. Until one day the Lord spoke to my heart clearly. Bis der Herr eines Tages ganz klar zu meinem Herz gesprochen hat. Reinhard, why do you allow a defeated enemy to do this to you? Reinhard, wieso erlaubst du einem besiegten Feind, dir das anzutun? I rose up and said, game over. Ich bin da aufgestanden und habe gesagt, das Spiel ist zu Ende. And everything transformed. Und mein Leben war verändert. There were no more of the junk happening in my life. Und da war nichts mehr dieser Müll, der in meinem Leben passierte. So here is what I want you really to put into your heart. Und ich möchte, dass ihr etwas mit eurem Herzen verstehen könnt. The devil was defeated on the cross. Study carefully Colossians chapter 2. Der Teufel wurde am Kreuz besiegt. Studiere sorgfältig Kolosser Kapitel 2. The curse that was spoken out against you has been taken to the cross by Jesus. Study carefully the book of Galatians. Und der Fluch, der gegen dich ausgesprochen wurde, wurde von Jesus ans Kreuz gebracht. Studiere Galater. If one already took the cross for us, Why do you still want to fix the problem? Und wenn jemand doch schon den Fluch für uns getragen hat, wieso willst du dann immer noch ein Problem lösen? Besides that, und dann, the way that many people think that curses are broken is so awful. Der Weg, wie viele Leute denken, dass ein Fluch gebrochen sein müsste, ist so schlimm. Some of them have to pay money for it. Ein paar müssen dafür Geld bezahlen. But those who don't have to pay money, und diejenigen, die kein Geld bezahlen müssen, they have to put so much strife and stress and emphasis into it. Müssen trotzdem so viel Mühe und Kraft und Fokus darauf setzen. And when they finally dug deep in the past and finally broke another curse. Und wenn sie dann in der Vergangenheit gegraben haben und schlussendlich ein neuer Fluch gefunden und gebrochen haben. A week later they're back. They found another curse that needs to be broken. Ja, dann finden sie irgendwann noch einen Fluch, der auch noch gebrochen werden muss. If the Bible clearly teaches, aber die Bibel lehrt ganz klar. Not only the curse have been broken in Christ, have been taken to the cross, Jesus carried them. Es ist nicht nur so, dass der Fluch gebrochen wurde, dass Jesus ihn ans Kreuz genagelt hat. But now because of this, the blessings of Abraham belong to me. Sondern wegen dem gehören jetzt die Segnungen Abrahams mir. The moment I actually believe, und vom Moment an, wo ich glaube, that there can be another curse in my life, I smack Jesus in the face. Dass da noch ein Fluch in meinem Leben sein könnte, schlage ich Jesus ins Gesicht. And I defy the work of the cross. Und ich fordere das vollbrachte Werk am Kreuz heraus. You know, it is such a terrible strategic lie of the enemy. Und wisst ihr, es ist solch eine schlimme strategische Lüge vom Feind. That the trouble that we go through is because another curse is to be broken. Die besagt, dass die Probleme, die wir im Leben haben, sind, weil noch ein anderer Fluch in unserem Leben gebrochen sein müsse. Reinhard, why do I have so many problems? Aber Reinhard, wieso habe ich denn so viele Probleme? That question you have to ask the Holy Spirit. Diese Frage musst du den Heiligen Geist fragen. Well, I can give you two little clues. Aber ich kann dir zwei kleine Tipps geben. Number one, probably because you believe wrong things in your heart. Erstens, weil du wahrscheinlich falsche Dinge in deinem Herzen glaubst. Number two, und zweitens, because you probably make a lot of silly decisions. Weil du wahrscheinlich eine Menge falsche oder blöde Entscheidungen triffst. So we make bad decisions and then we believe it's a curse. Also wir treffen falsche Entscheidungen und dann glauben wir, dass es ein Fluch sei. It's called consequences of wrong decisions. Und dabei kann man es einfach eine Konsequenz von falschen Entscheidungen nennen. Once you change what your heart believes, you will find out that victory is what becomes a normal part of your life. Und wenn du mal änderst, was dein Herz glaubst, dann wirst du sehen, dass Sieg ein normaler Teil in deinem Leben sein wird. If you believe in what happened at the cross and if you believe in who you are now in Christ. Und wenn du daran glaubst, was am Kreuz passiert ist und wer du in Christus Jesus bist, dann wirst du Spaß haben. Let's live like this. Lasst uns so leben. Listen. Und hört zu. You need to do this. Ihr müsst das tun. You need to say, Lord Jesus, I'm so sorry. Ihr müsst sagen, Herr Jesus, es tut mir so leid, that I've defied the cross. Dass ich an dem Kreuz gezweifelt habe. I'm so sorry. Und es tut mir so leid, that what I believed about curses has defied your work. Das, was ich über Fluche geglaubt habe, das Werk am Kreuz in Frage gestellt hat. For this I'm sorry. Es tut mir so leid. I will not longer, no longer go searching in my past for a curse. Ich werde nicht mehr in meine Vergangenheit nach Flüchen suchen gehen. But I will look at the cross. Aber ich will auf das Kreuz schauen. I will declare with a heart filled. Und ich werde deklarieren mit einem Herz voller Glaube, that I have been delivered from the curse. Dass ich von jedem Fluch freigesetzt worden bin. And I will live in the blessings of God. Und ich werde die Segnung Gottes erleben. Enjoy. Okay.